Sonntag geh ich, wie es ist, gehör in Kirch, dass mir nix nachgesagt werd, ich bett und hör am Pfarrer zu, denn in der Kirch, da red er nur. Ich bett mir meine Sünden ab und dann geht's raus im Schweinsgalopp, denn vor der Kirch war die Huberin, dass ich zum Ratschen aussieg kim. Ich bin ein Ratschen, was ich schon droh. Jeder muss halt machen, was er am besten kann. Ich bin ein Ratschen, ein böses Bein. Denn Ratschen ist für mich der schönste Zeitvertreib. Hast das gehört, ja, was das schon. Zinzip scheißt dir bläden Mo. Recht geschicht sie dem dummen Hund, guckt der bloß in der Wirtschaft rund. Man sagt, er hat's im Bett erwischt, im Spezi hat er auch nicht gewischt. Man sagt auch, dass sie schwanger ist, bloß von wem war's keiner gewiss. Ich bin ein Ratschen, was liegt schon droh. Jeder muss halt machen, was er am besten kann. Ich bin ein Ratschen, ein böses Weib. Denn Ratschen ist für mich der schönste Zeitvertreib. Ja, Huberin, hast du schon gehört, dass die Schule im Dorf bald zugesperrt wird? Mit dem Rektor haben sie so ein Geschiss, weil der jetzt in einer Sekten ist. Der Elternbeirat ist schockiert, was bloß jetzt aus den Kindern wird. Kein Mensch weiß, wie das weitergeht. Mal schauen, wann's in der Zeitung steht. Ich bin ein Ratschen, was liegt schon droh. Jeder muss halt machen, was er am besten kann. Ich bin ein Ratschen, ein böses Weib. Denn Ratschen ist für mich der schönste Zeitvertreib. Man regt ja nicht, man sagt ja bloß, im Dorf, da ist der Teufel los. Der Pfarrer hat keine Freundin mehr, da kommt jetzt öfters mal ein Herr. Versündigen tue ich mich nicht, ja Huberin, es ist bloß ein Gerät. Ich sprich halt aus, was alle wissen, der Zustand, ja, der ist beschissen. Ich bin ein Ratschen, was liegt schon droh. Jeder muss halt machen, was er am besten kann. Ich bin ein Ratschen, ein böses Weib. Denn Ratschen ist für mich das schönste Zeitvertreib. Ja, Rosi, jetzt muss ich was fragen. Mir hat's halt jemand zubetragen. Dein Mann, der hat Viagra gekauft. Hätt gemeint, dass bei euch nix mehr läuft. Ja, Huberin, das is a so. Wo geht er nachher wie mein Mann? Geschmarrt, das ist doch bloß ein Gerät. So was, das glaub ich lang noch nicht. Die Leute, die ratschen, was ich schon droh. Jeder muss halt machen, was er am besten kann. Die Leute, die ratschen, so allerhand. Und manchmal hört man da sogar die eigene Schande.